Auf der Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle für die Freundschaft mit Korea erschienen jüngst die unvergänglichen Klassenwerke von Genossen Kim Jong-il, die Partei der Arbeit Koreas, die Partei des großen Führers Genossen Kim Il-sung und über Grundfragen des Aufbaus einer revolutionären Partei und auf der polnischen Internet-Homepage die Demokratische Volksrepublik Korea, sein Werk, durch den großen Zusammenschluss der ganzen Nation die selbstständige und friedliche Vereinigung des Vaterlandes erreichen.